Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. So, Ordner auswählen und schon. Moment, ich muss ja eben die Chips wegtun. Die Profis. Oh, Bob, jetzt muss ich dich enttäuschen. Die Profis haben wir leider heute nicht am Start. Du musst mit uns beiden Vorlieb nehmen. Aber heute machen wir das. Heute ist nur die B-Besetzung. Mit dem Backhauscast. Die anderen beiden, wir werden das schon die anderen Franks und Klaus, die sind ja unterwegs. Ja, genau. Die haben gerade keine Zeit. Wir müssen die Welt retten. Und Formel 1 gucken. Ja. Ja, ich habe schon überlegt, wenn ich jetzt hier zwei Schlagzeuge am Start habe, hätte ich ja zwischen nebenher noch das Fußballspiel schauen können eigentlich. Deutschland gegen Irland, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht. Oh. National League. Deutschland gegen Irland. Naja, aber da steht also, auch, da ist auch nur die B-Besetzung. Guinness gegen Paulana sozusagen. Das auch nur die B-Besetzung, glaube ich, am Start, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, genau. Also B-Besetzung heißt dann nicht Guinness gegen Paulana, sondern Kilkenny gegen Reisdorf-Kölsch. Oder? Oettinger. Seit wann haben die denn Naturtrübes? Ach so, der ist abgelaufen. Ja, okay. Oh. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn, springen wir gleich rein, oder? Die Aufnahme läuft eh schon. Ach, die Aufnahme läuft. Ja, ja. Okay. Immer hier alles Pulver schon verschießen, bevor wir da irgendwie. Ne? Ja, wenn dann die Aufnahme läuft, dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen zur August-Ausgabe des Backhauscasts im Jahr 2020. Und es ist die Ausgabe 42, heute am 6. September aufgenommen. Ja, die August-Aufnahme im 7. September. Das ist ja aber jetzt auch Quatsch gewesen, ne? Ja, warum steht ja denn hier August? Ja, weiß ich nicht. Warte mal, da muss ich mal. September. Sepp mit Doppel-P. So. September. Ich hab jetzt September geschrieben. Ja, September. Jetzt bin ich gespannt, ob das glitten wird. Ach, Quatsch. Das wäre das erste Mal. Ja. Das wäre jetzt blöd. Also, die August-Ausgabe aufgenommen am 6. September. Hier auf genau. Mal sehen, ob ich das wenigstens hinkriege. Pott-WG. Im Subchannel des Raucherbalkons. So. Ja. Damit hätte ich schon alles Unwesentliche gesagt. Alles geht ich gut begrüße, los. Wir begrüßen den Klaus und der Klaus begrüßt sich selber. Ich grüße mich. Ja, ein fröhliches Servus hier aus München. Nach München. Ja. Ich begrüße alle Zuhörenden hier zu dieser Aufnahme. Wir gelten ja quasi als die Rosenkohl-Konfitüre unter den Podcasts letztendlich. Dingling. Ja. Das ist denn das Rosenkohl-Konfitüre? Ist das das mit der Sauce Hollandaise, wenn man das mischt? Ja, ich glaube schon. Ja, ich weiß es nicht genau. Müssen wir dann mal bei Gelegenheit genauer uns informieren. Aber ja, das klären wir später auf. Aber ich mache schon mal einen Strich. Ja, genau. Einen Strich kann ich schon mal machen. Das ist hervorragend. Und wir haben Besuch. Wie sollte es anders sein? Und wir freuen uns. Der Bobson Bob ist bei uns heute. Hallo. Hallo, ihr beiden. Yay, und da gibt's gleich Applaus. Ja. Schon. Ja. Wenn ein Star die Bühne betritt. Ja. So ist das. Noch nichts geleistet und schon wird geklatscht. So muss das sein. So ist das richtig. Das ist wie die Kunden, die geben immer vor der Arbeit das Geld, dass man ordentlich arbeitet. Ne? Weißt du? Ach so. Welches Gewerbe ist das genau? Achso. Entschuldigung. Nur gegen Vorkasse, ja. Oh Gott. Oha. Ja, es ist Sonntagabend, man merkt's. Da ist das alles schön entspannt. Ja. Ja, wer jetzt zum ersten Mal eingeschaltet hat, der Bobson Bob ist der derzeit amtierende Gastgeber unseres Wanderwaffeleisens und beherbergt es also bei sich daheim. Ja, schön ordentlich und sauber. So haben wir das gern. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mitmachen darf. Ich habe keine Waffeln gebacken. Aber schon dafür habe ich nicht. Dafür habe ich aber eine Linsensuppe gekocht. Ach, das ist gut. Mit dem Waffeleisen? Na, das wäre eine Kunst. Nein, nicht mit dem Waffeleisen. Das geht auch als Tauchsieder. Aber das wäre schon geil irgendwie. Aber wieso nimmst du deine Linsensuppe, schlägst ein Ei drüber und machst ein bisschen Mehl dabei und rinne das Waffeleisen? Ich glaube, auf das Ei kannst du auch verzichten. Mach einfach Mehl dabei und dann backst du eine Linsenwanderwaffe. Ja, sowas habe ich mal gemacht. Ne? Das ist schwer in die Hose gegangen. Ja, ja, die verabschieden sich auch geräuschvoll, so Linsenwaffen. Ja, ist bei Linsen öfter, dass es in die Hose geht. Ja, ja. Kann passieren. Schön, wir haben das Niveau erreicht, wo wir hinwollen und das gerade mal 4 Minuten nach Start. Jetzt müssen wir es nur noch eine Stunde halten, oder wie? Nee, du kannst zwischendurch auch mal Päuschen machen. Ja. Muss nicht eine Stunde halten jetzt. Ich trinke erstmal einen Schluck Bier. Das ist immer eine gute Idee hier am Küchentisch erstmal. Dann mache ich mit. Habe ich denn was? Oh ja, ich habe was tatsächlich. Was hast du denn Schönes? Ich habe heute ein Münchner Helles von der Firma Paulaner tatsächlich. Ich darf es nicht sagen, das gibt wieder Schützen. Ja. Ach was? Wieso? Ich habe einen Krombacher alkoholfrei. Na, sieh mal. Ah, alkoholfrei ist groß im Kommen, habe ich jetzt gelernt. Hm? Ich hatte das Vergnügen, ein Jever Pfann zu trinken. Zwei sogar, zwei Stück. Zwei durftest du. Ja, ich konnte es gar nicht, nach dem ersten konnte ich es gar nicht glauben. aber kalt war es. Ja, zum Glück. Ich glaube, das geht auch nur kalt. Also es hatte deutlich, war mindestens 20 Grad weniger wie die Umgebungstemperatur. Das stimmt. Es war ja sehr, sehr warm im Oberbergischen Kreis, wo ich mich aufgehalten habe, die letzten 3 Wochen. Das ist jetzt auch schon wieder aber 2 Wochen her. Nee, ist eine Woche her. Ich weiß gar nicht. Ich habe völlig das Zeitgefühl verloren. Was mein Aufenthalt. Bist du schon länger zu Hause, finde ich. Wo ich weiß aber, dass ich in München bin. Das sehe ich anhand der Inneneinrichtung der Wohnung, wo ich bin. Der Wohnung. Ja. Das ist, sollte meine sein. Das ist schon mal gut, wenn man das so identifizieren kann. Ja, du weißt ja, die erste Nacht ist immer, das erste Aufwachen ist immer so ein bisschen dieses, weiß nicht, ob ihr das auch, ob ihr das auch kennt, wenn man so viel unterwegs ist, dann ist immer so, wo bin ich? Und erstmal gucken, ich bin alleine, das ist schon mal gut. Welches Hotel ist das? Und scheiße, wer liegt da neben mir? Ach, ich bin zu Hause. So ein Glück. Anders wäre nämlich doof. Ja, das gibt Erklärungsbedarf dann auf jeden Fall. Genau. Nee. Ja, dann kommt die Rasenmäheraufsichtsbehörde und will Erklärungen haben. Yay! Die kommen ab und zu. Die waren auch letztens hier, als ich hier meinen Rasen Kunstmähen gemacht habe. Ich habe ja erst falsch geschrieben. Ich habe Kunstrasenmähen geschrieben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wer mäht schon einen Kunstrasen? Und dann wurde ich liebevoll korrigiert, dass das doch Rasenkunstmähen sein müsse, was ich da ach tue. Ach so. Ja, den Kunstrasen mähst du einmal, glaube ich. Ne? Ja, ja, das passiert ist, nicht so häufig, dass man den mäht. Ja. Ja. Kannst auf jeden Fall wäre dann die Rasenmäheraufsichtsbehörde auch bald hier gewesen. Wie oft sollen wir diese Worte eigentlich unterbringen? Ich weiß es nicht, das stand nicht dabei. Reicht da einmal oder muss man das mehrfach? Aber wir als Rosenkohl-Konfitüre unter den Podcast, wir können das den ganzen Abend machen. Aber mit Sicherheit. Aber locker. Bis einer weint. Ja. So, das heißt, ich habe schon den zweiten Strich schon gemacht, jetzt eins haben wir noch. Ja, und genau. Dann schauen wir mal. Das Wort wird noch nicht verraten, das kommt erst später. Nee, aber es passt zum Thema auf jeden Fall. Mhm. In jedem Fall geht das schon mal in die richtige Richtung. Ja, genau. Wo war ich? Oberbergische, genau, da war ich. Und da hatte ich ja auch den Bob zu Besuch im Oberbergischen. Ja, ich auch. Ja, das war ja ein quasi das Highlight des Jahres bis jetzt, möchte ich mal fast behaupten. So ein tolles von Ende, ja. Ja, das war so richtig, richtig schön, wenn du den Mann, der zum Frühstück auch mal ein 250-Gramm-Steak isst, siehst, wie er in einen veganen Burger beißt. Dieses Gesicht war unbezahlbar. Mit Genuss, ja. Es war wirklich interessant, was alles geht. Nein, das war sehr, sehr schön. Meine Highlights. Ja, also, ja, das war sehr schön. Da waren so viele schöne Sachen. Besuch beim Frank, dann das Jam mit eurem Vater und ey, das waren so viele tolle Sachen. Ja. Das Grillen, das Frühstück, ach, alles toll. Einkaufen in Wiel im Rewe. Ach, das war ja wohl großartig. Ja. Also ich in meinem normalen, wie immer schön dunkel gekleideten Outfit mit Sonnenbrille und der Bob. Wir reden über Wiel. Das ist eine kleine Stadt. Ich wollte jetzt nicht Dorf sagen schon wieder. Im konservativen Oberbergischen und der Bobson Bob in seinem Männerrock durch den Rewe barfuß. Es war großartig. Es war einfach großartig. Ja, ja, genau. Aber die Röstzwiebeln waren schwierig zu finden. Die Röstzwiebeln waren schwierig. Ja, die waren schwierig zu finden. Versteckt diesen Tag. Ja. Und ich glaube, die Bedienung hat uns nur geholfen, weil die Angst hatte im Großen und Ganzen, so wie die geschaut hat. Hast du die Röstzwiebeln etwa nicht beim Gemüse gesucht? Nee, die stehen ja auch nicht beim Gemüse, sondern die stehen ja bei den Soßen. Aber die bei den Soßen? Ja. Ja, tatsächlich, ja. Die Röstzwiebeln stehen irgendwo zwischen. Zwiebeln sind Gemüse und Röstzwiebeln sind eigentlich Soßen. Ja, Röstzwiebeln ist eigentlich Ketchup. Ja. Nur ohne CK wie Gummistiefel. jetzt bin ich selber raus. Die sind quasi zwischen dem Ketchup und der Remoulade für den Burger. Da sind dann irgendwo die Röstzwiebeln angeordnet. Genau. Die Frage ist natürlich, warum sind die Dillgurken nicht auch gleich da? Dann hätte man nur einen Weg, ne? Ja, aber das wollte man dann auch nicht mehr fragen. Ja, das weiß ich auch. Ich bin ja immer noch dafür. Ich würde ja gerne mal einen Supermarkt aufmachen und würde die Sachen alphabetisch sortieren. Wenn man reinkommt. Also, ne? Du hast längere Aufenthaltszeiten bei den Kunden. Die würden bestimmt mehr kaufen. Also nicht diese erste Hemmschwelle, dass du an dem ganzen Gemüse vorbeigehen musst, erstmal, bevor du was einkaufen kannst. Das ist ja auch nicht immer leicht. Nee, du kommst ja als erstes zum Alkohol. Das genau, du würdest gut. Das wäre ganz, ganz. Und danach zum Bier. Ja, perfekt. Ja. Das wäre mal eine Idee, falls hier jemand von Rewe Edeka oder von Aldi Lidl, wie immer ihr auch heißt, zuhört. Bitte macht das mal. Ich möchte das mal gerne sehen. Wie da das Kaufverhalten der Kundschaft ist. Das ist auch schön, wenn. Wo stehen denn die Gurken ja unter G? Ja, das ist so ganz einfach. Im Gang G. Gang G, genau. Ja, das finde ich gut. G32. Dann geh mal dahin. Dann geh doch. Niemals geht man so ganz. Oder so. Mhm. So ist es. Ja. Die Gurke am Gebt, ja. Na gut. So, jetzt lass uns mal endlich vernünftig casten. Das geht ja gar nicht. Was? Alles ist geil hier. Das ist das. Also viel besser wird das nicht. Ja, das ist schon richtig. Ich dachte, du kennst unser Format. Ja, ja. Oh, schön. Ich doch immer wieder überrascht, muss ich sagen. Genau. Ja, genau. Ah, Jetzt geht das wieder los. Ja. Gut, okay, dann nehmen wir einen anderen Buchstaben. Prima. Ja, prima. Gehen wir mal weiter im Programm. Nee. Ja. Bob, wie geht's dir denn? Mir geht's prächtig. Geht so. Geht so. Entschuldigung. Es ist so ein Jammer, dass wir jetzt nicht an einem und dem gleichen Tisch sitzen. Ja. Das habe ich die letzten zwei Male so genossen, ja, mit dem Klaus vis-à-vis zu podcasten. Ja. Das ist mal noch eine Ecke stärker. Ja, man muss nur aufpassen, dass man nicht vergisst zu reden dabei, ne? Ja. Ja, wir wollten ja immer mal einen Pantomime-Podcast machen. Ja, das war auch kurz davor. So, also dem Bob geht's gut, sagt er. Hat er ja gesagt. Wunderbar. War das schon die erste Frage? Du hast, nein, nein, nein. Wir, ach nein. Wir sind noch nicht beim großen Ausquetschen. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Der Bob hat sich also ganz offiziell entschieden für das große Backhauscast Ausquetschen. Oh. Und das werden wir dann auch nachher mal versuchen und gucken mal, was wir rausgequetscht kriegen. Ja. Aus dem Bob. Ja, ich bin zu allem bereit. Du weißt, dass auch Zuhörerfragen eingesendet haben, ja? Ja, tatsächlich, gut, ja. Das war ja die Idee von der Uli bei der letzten Folge und das ist relativ gut aufgenommen worden, muss ich sagen. Ja, das ist ziemlich gut aufgenommen. Das war eine sehr, sehr schöne Idee. Die geht so richtig nach vorne los. Genau. Ganz aber gut. Großartig. Ja. Sehr schön. Folgentitel steht der G-Punkt. So. Nein. Nein, nein. Oh, gibt's gleich? G-Punkt. Gibt's gleich Protest? Ja, nee, das wird schwierig. Das können wir so nicht machen. Das geht einfach nicht. So ist es, um nicht genau zu sagen. Schön. Wer von uns sagt eigentlich das dritte Wort, was der Daniel uns aufgetragen hat? Das habe ich vergessen. Ja, das passt ja noch nicht. Das kommt ja also im Kontext, wo es hinpasst. Dann. Ah ja. Ja, okay. Ja. Das wäre ja jetzt dann die Frage gewesen, was der Jörg so mit dem Waffeleisen gemacht hat. Aber er hat ja jetzt schon eigentlich signalisiert, dass er wie viele andere auch das mehr so auch als, wie soll man sagen, Souvenir, ja, ist, mehr so in die Küche gestellt hat zum Anschauen. Das ist halt der Schlüssel zu diesem Popstier, ne? Anders kommt sie ja nicht hin. Aber ich habe es ausgepackt und habe es einmal angesehen und habe es so gut befunden, wieder eingepackt. Ja, siehste. Ich habe bloß diesen Ordner habe ich nochmal durchgeguckt. Meine Sachen, die ich da reingeschrieben habe, die sind nicht mehr da. Das kann sein, ne? Was? Was? Ist da mal was verloren gegangen? Irgendwas? Das ist einmal komplett verloren gegangen. Das ja, Ding, das war ja einmal ganz weg. Ja. Ne? Ah, ja, vielleicht das deswegen. Das ist ja schon die Kopie. Dass da irgendwas auf der Strecke geblieben ist, vielleicht. Dann hatte zum sein. Glück der Gastgeber davor hat das einmal fotografiert gehabt. Und so konnte ich ein paar Sachen dann wieder herstellen, sozusagen aus der Datensicherung. Aus der optischen Datensicherung. Die war halt etwas fragmentiert, wie es scheint. Ja, Julien hatte da ja was reingeschrieben und Bilder so gemacht. Ja, siehst du, doch, das stimmt. Das schade, ja. Das ist dann nicht mehr reingekommen, das ist wahr. Naja, aber viele andere schöne Sachen da drin, die ich noch nicht kannte. Die Uli, die war ja sehr fleißig. Ja, das ist die fleißigste Waffelbäckerin von der Welt. Von Uwe Welt. Von auf der Welt. Ja. Ja, ich hätte ja gehofft, dass der Bob mal versucht, da Mürbeteig drin zu machen oder so in dem Waffeleisen. Ah. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Da haben wir es ja schon, das Wort. Hm? Ah, der Bob hat es kapiert, wie es hier geht mit den Worten. Ja. Also wir danken dem Daniel Bialas, der uns aufgetragen hat, in diesem Podcast 3 Worte unterzubringen. Und wer jetzt nicht genau weiß, welche Worte das sind, einfach mal nochmal zurückspulen. Genau. Und aufs Dingeling achten. Mein Dingeling, Ist nicht mein Dingeling. Ach so, ist nicht mein Dingeling. It's somebody else's Dingeling. It's somebody else's Dingeling, okay. Ja. Maybe it's Chuck's Dingeling. Ja. Chuck Dingelingberry. Jetzt wäre die Frage, ob irgendjemand der Zuhörenden weiß, dass das ein Song ist von Chuck Berry. Aber jetzt wisst das, jetzt habt ihr was gelernt. Wer das weiß, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse www.rosenkohlkonfitürepodcast@gmail.com. Ja, lustig. Unter dem Betreff geht ja. Geht ja. Ging so. Ja, fordert uns ruhig heraus mit solchen Dingen, das mögen wir. Das ist, das haben wir eine diebische Freude dran an solchen Sachen. Daniel, vielen Dank. Ich hoffe, du bist zufrieden. Hier steht, wir sollen es unauffällig. Na gut, unauffällig ist nicht unser Ding. Ist überhaupt nicht unser Ding. Oh, unauffällig steht unauffällig, das tatsächlich. Ja. Ja, aber das ist aber ganz klein geschrieben. Ja, unauffällig können andere. Unauffällig, habe ich gar nicht gelesen. Das stand da so unauffällig. Das war so. Nun gut. Na, so haben wir es halt fällig gemacht, zumindest. Ich meine. Gefälligst. Mach das gefälligst. Fällt uns natürlich leicht. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir machen das jetzt nicht mit dem. Nein, mit dem Wort. Das machen wir jetzt nicht. Nein. Wir lassen das Wort einfach mal so stehen. Das fällt den Leuten dann auf den Wecker irgendwann. Kaputt! Jawohl. Wortspiele aus der Hölle, nebenbei auch beim Herrn Brombeerfalter angesiedelt gewesen, eine Zeit lang. Hm? Sehr, sehr schön. Kann er. Immer gern genommen. Neben Mathematik. Ja, richtig. Und, das und vielerlei anderen Dingen. Ja, Autofahren. Zum Beispiel. Jo. Schön. Der Bob ist so ruhig heute. Ich genieße. Du genießt. Er schweigt, ja. Ach so. Ja, aber du bist doch nicht zum Zuhören hier, Sam. Ich will euch ja nicht immer ins Wort fallen. Doch, bitte, fall uns mal gefälligst ins Wort. Wie so ein faules Obst vom Baum, ne? Ja. Genau. Man muss vorsichtig sein, wenn man unter einem Melonenbaum steht. Da ist der Melonenbaum. Der berühmte. Ja, da braucht man Helm. Das ist doch gefährlich, das stimmt. In meinem Kopf sehe ich, wie Menschen jetzt gerade nach Melonenbaum googeln, aber egal. www.melonenbaum.com/org Live Team. Doppelpunkt 9243. Nur hier. Ja, das heißt, der Karton wurde mal zumindest geöffnet, hineingeblickt. Ah, doch, klar. Und ich meine, das ist ja natürlich mal so nebenbei auch höchst interessant, was sich so alles neben dem Wanderwaffeleisen noch in diesem Karton gesammelt hat. Das ein ganzer Haufen Ska und so, wie heißt das? Geocaching ist da eine Menge drin. Und CDs zum Musik hören. CDs sind auch drin, genau. Mhm. Ich habe leider keine eigene. Sonst hätte ich schon eine reingemacht. Von eurer freshen Band? Ja, nee, nur alte CDs von der Band habe ich. Kann ich was reintun, ja. Ja. Oh, ich mach einfach mal eine rein von dem. Sonst brennst du eine Compilation. Oder mach ein Mixtape. Das ist. Ja. Da gucken wir mal, wer noch sowas hat, wo man das abspielen kann. Ja. Mit einer Maxell C90 oder so. Ja, wie die? Genau. Genau. BASF Ultima 3. Sehr schön, genau. Oder von Aqua, da waren 5 Minuten mehr drauf, glaube ich, damals. Ne? Da gab es 60 plus 5. Von Aqua. Aqua, ja. Glaube ich, war das, ne? Aqua. 60 plus, Aqua Color. 60 plus 5, weil genau. Die irgendwie Bandmaterial übrig hatten. Ich glaube, zuletzt hat noch die Firma Fuji Bänder hergestellt am Niederrhein. Ja, die gab es beim Aldi an der Kasse. Dann, genau. Hm. Ja, und heutzutage musst du echt auf die Jagd gehen, wenn du sowas haben willst. Ja, weil war das fast 7 Euro für eine leere Kassette mit 90 Minuten. Ja. Und dann ist das auch noch eine kein Chromdioxid, sondern ein Ferro. Das weiß ich jetzt gar nicht, ja. War das, habe ich, ja, war nichts Dolles eigentlich im Großen und Ganzen. Das sind die braunen, ne, die Ferro, ja, ja, oder? Genau. Ach, die taugen nichts. Genau. Eisendreioxid. Genau. Da stand extra dabei, dass man die auch öfter abspielen kann. Ja, siehste, das heißt 2 bis 3 Mal. Ja. Genau, aber langsam. Ganz vorsichtig. Nur langsame Musik drauf machen, ja. Sonst verschleißt das Band. Ja, also ja, der Kai schreibt gerade, ja, 7 Euro habe ich auf Amazon habe ich das gefunden. Haben wir doch die Tage mal nachgegoogelt, glaube ich. Wir hatten auch schon geschaut, ja. Und der schreibt aber auch, er hätte noch 50 Kassetten da. Oh, das ist ja eine Wertanlage. Rechne mal hoch. Mensch, Kai, rechne mal 50 mal 7 ganz schnell im Kopf. Und, wir warten. Hm. Ich schicke dir eine für 5. Oh, ne, so nicht. Ah, guck mal da. 10 für 50. Falls, ne? Das sind immer die gleichen. Ja, der muss seine Küche finanzieren. Ja, ich dachte, er schreibt jetzt, ich schicke dir eine für 8. Nee, brauchst du? Das weiß ich noch nicht, ob ich die brauche. Das kommt drauf an, ob der Postbote mir was bringt oder nicht. Ah, bestimmt. Das ist das mit Sendungsverfolgung. Dann mit Sendungsverfolgung. Angst, dass es nicht ankommt. Ah ja, genau. Weil meine Stereoanlage wird aufgestockt hier um ein Tape-Deck. Und ich habe tatsächlich eine ganze Kassette im Haus. Ein ITT-Kassettenrekord. Kommen noch mal 2,5 Zoll obendrauf. Ja, ja. Ja, die kommen Yamaha KX300. Die kommen dazwischen, dann muss ich mich nicht immer so tief bücken, wenn ich eine CD einlege. Man wird ja nicht jünger. Ne? Ja. Oh, Entschuldigung, ich muss mal eben einmal die Atemwege frei machen. Ja, genau, jetzt wird mal öffentlich. Ja, jetzt, wo der Kai schreibt, stimmt, die Landfunker haben mal eine Folge auf Kassette aufgenommen. Da habe ich sogar eine gekriegt damals. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich im Moment nicht genau deren Aufenthalt lokalisieren könnte. Von die Kassette? Von die Kassette, von die Landfunker. Ah. Aber da war hinten, die zweite Seite war komplett leer. Da hätte man jetzt dann den Backhauscast draufspielen können und zurückschicken an die Landfunker. Ja, damit, das wäre doch mal eine schöne Idee gewesen. Damit der was von mir dann auf Stopp drücken kann, weil wieder kein Quiz kommt. Das muss man ja auch. Wir versuchen ja, wir machen ja eigentlich eine Dienstleistung. Wir versuchen ja nur hier Dienst am Kunden. Und also für alle, die jetzt nicht eben schon nicht genau zugehört haben, es wird heute kein Quiz geben. Das heißt, ihr könnt dann quasi, wenn euch die Verlosung interessiert, könnt ihr das noch hören und danach, dann nimmt ihr einfach einen anderen Podcast eurer Wahl. Also ich möchte da mit Harpe Kerkeling sprechen. Ja. Das ganze Leben ist ein Quiz. Ja, das ist richtig. Und wir sind nur die Kandidaten. Ja. Und du hast es nicht gesungen, du hast es. Nein, ich habe mich soeben noch zurückgehalten. Ja, du hast GEMA es wegen. Vorgetragen. Ist das ein Stabreim oder sind das Jamben? Das weiß ich nicht. Es waren jetzt hintereinander hängende Worte. Ich glaube, im Zusammenhang heißen die Sätze. Aber Sätze, ach so. Ja, aber am Ende kam noch was mit Warten, Starten oder so. Das kann auch. Ne? So. Schaut mal Telegram, Kai. Das mache ich später. Wenn ich jetzt Telegram anmache, dann geht das Teamspeak wieder nicht mehr gescheit bei mir. Weil ich örgel ja immer noch über mein iPhone SE. Vielen Dank an die Firma MAN für die freudige Unterstützung hier im Internet rum. Deswegen muss ich da vorsichtig sein mit der Bandbreite. Hier wird jedes Bit und Byte gebraucht, um überhaupt teilnehmen zu können an diesem hervorragenden Podcast der Rosenkohl-Konfitür-Klasse. Was? Da war ich jetzt gar nicht vorbereitet auf so. Ah, ja, du musst heute immer den Finger am Abzug haben. Man weiß nie, da sagt einer auf einmal Mürbeteig und dann kannst du nicht klingeln. Wie das Leben halt so ist. Ja, nee, sehr schöne Idee. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich, wenn das kommt. TDKSA 90er? Ja. Chromdioxidbänder hat der Kai. Oh. Und Ferro 90er. So was Feines. Aber die hat deutlich mehr Ferro 90er wie Chromdioxidbänder. Hm. Mensch, Kai, wo hast du denn die aufgetrieben? Die sind doch bestimmt überlagert. Der hat die immer schön im Keller gelassen. Immer schön unter Travoblech verschlossen. Nein, die reifen heran wie ein guter Wein. Das ist kein Problem. Cool. Schön. Ja, das ist doch witzig. Ah, das könnten wir als Bild mal auf den Blog dann schmeißen. Vielleicht. Ja, genau. Das und gegebenenfalls käme ich da auch noch drauf zurück. Aber das. Ja, das klären wir dann. Das machen wir so unter uns. Backstage nachher, später dann. Genau. Wenn die älter werden, dann passt da auch immer mehr drauf. Ne? Die werden doch immer länger. Je öfter du die hin und her spulst. Ja, irgendwann sind da auch 5 Minuten mehr drauf. Ja, und die Musikstücke werden auch immer langsamer. Na, dafür hast du länger was von. Genau. Sehr schön. Und zum Nachspielen ist das doch super, oder? Genau. Da kann man sich erstmal schön reinfinden in den Song. Ja, muss man sich nicht so beeilen am Anfang. Das ist gut. Das geht dann Schlagzeuger-like. 1, 2, 3, 4. Auf die Plätze, fertig, los. Frei nach dem Motto, lass uns mal gucken, ob wir auch zusammen ankommen am Ende des Liedes. Erster. Gewonnen. Nein. Das ist alles nicht so wichtig. Das muss nur grooven, sage ich immer. Ah, das muss grooven. Genau. Das heißt ja miteinander musizieren und nicht gegeneinander. Guck mal, zum Beispiel der Jan Ulrich, da sind sie immer alle am Schimpfen, der könnte kein Schlagzeug spielen. Ne? Aber wenn der spielt, das ist so richtig, das ist einfach geil. Weißt du, der hat Spaß an der Musik und das zählt, finde ich. So, genau. Ne? Ja. Oder? Das ist der Punkt. Ja, dann spielt man auf, wenn man Spaß hat, genau. Lars Ulrich. Lars Ulrich. Sorry, genau. Weil Jan Ulrich kann wirklich nicht Schlagzeug spielen. Der Lars. Zumindest haben wir es noch nicht gehört. Wir wissen es nicht. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Aber sie schimpfen immer alle über diesen Typen und ich verstehe das nicht. Nee. Der muss ja auch irgendwas richtig machen. Ne? Ja, was ich gelesen habe, der scheint aber ein persönliches Problem zu haben in Umgangsform mit seinen Mitmusikern, habe ich mal gelesen. Das ist vielleicht der Punkt, wo es dann bei dem einen oder anderen nicht passt. Oh, das ist nicht gut. Nee, das ist nicht schön. Das habe ich nicht gewusst. Dann ist das auch wieder schwierig. Aber egal, ja, nee, aber Schlagzeug spielen kann er, das stimmt. Das ist richtig. Haben ein neues Album auch raus, habe ich heute gehört. Ja? Oh. Ja, Metallica hat ein neues. SM2 heißt das. Es gab, ja, das gibt es, gibt ein altes, das heißt SM und jetzt gibt es SM2, das ist jetzt das alte Album, wenn ich das richtig verstanden habe, aber mit Orchester. Das macht man jetzt so. Okay. Habe ich auch gelesen, hat Howard Carpendale auch gemacht. Der hat jetzt auch alles nochmal aufgenommen mit Orchester. Boah. Wird nicht besser dadurch, zwingend. Dich zu lieben. Nee, das ist Roland Kaiser. Roland Kaiser. Genau, also Tiamor und so. Und Hello again, du, ich müsste dich heute noch sehen. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen, dort, wo alles begann. Ja, stimmt. Ich war jung und brauchte das Geld. ja. Nee, habe ich mit Entsetzen festgestellt. Da ich, ja, also mehr Musiker machen einen Song nicht zwangsläufig da, das ist klar. Ne? ja, das... Der ist auch mit der Stimme runter. Das, ich habe den gesehen, irgendwo im Fernsehen war der und hat da wohl so Half-Playback. Das heißt, die Musik war okay, aber der Gesang war doch mehr so die Richtung, ja. Das haben wir doch schon mal gehört, oder wie? Stimme in der Schublade gelassen oder irgendwo. Ich weiß nicht. War, für mein Gefühl war das zu tief gesetzt. Also der hat das so versucht, so ganz locker und relaxed zu singen. Aber das war nichts. Also das muss ich sagen, hat mir nicht gefallen. Das war nichts. Ja, wie komme ich drauf? 47. 74, wollte ich sagen. Ja, und? Wie alt ist Eric Clapton? Ja. Egal. Ja, ja. Ja, ja. Also, nee. Aber scheinbar. Spielt nicht alles, wo steht's. Scheinbar ja, ist wohl der Mitgliedsbeitrag im Golfclub erhöht worden und jetzt muss er nochmal eine Runde durch die Lande ziehen. Man weiß das nicht so genau. Die liefen im Vorprogramm, liefen hier die Rolling Stones bei euch. Ja. Die haben doch auch schon einiges auf dem Kasten. Gehen die nicht auch auf die 80 zu oder so? Manche sagen, die wären eigentlich schon längst tot, die haben es nur noch nicht gemerkt. Genau. Ich glaube, der John McCartney sagt das immer so. Ja, das ist die Körperweltenausstellung der Rockmusik, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ja. Ist, super. Kann man so mal mitnehmen. Ja. Aber das zeigt, gesunde Ernährung ist nicht unbedingt notwendig. Man kann da offensichtlich auch anderweitig klarkommen. Ja, gut, wir haben auch Kohle, da kann man das, hier. Ja. Da wird vor der Tour einmal komplett hier Blut ausgetauscht, wahrscheinlich gegen Formaldehyd. Und dann geht das nochmal für 3 Monate. Außer beim Keith Richards. Ja. Da wird der Whisky abgelassen und Blut eingefüllt. Und nach dem Konzert wird das wieder zurückgedreht. Der hat auch die großen Schränke, die der mit hat auf der Bühne, das sind keine Effektracks für Gitarre, sondern Dialysegeräte. Das heißt, das wird dann quasi zwischen den Songs einmal ausgetauscht. Naja, weiß man, ist auch nur von Hörensagen. Ich bin ja auch nicht wirklich da drin. Das rote ihr Gitarrenkabel? Nein. Nein. Nicht draufdrehen. Oh. Den Stecker nicht ziehen. Oh. Das war eine Sauerei. Ja. Der wird auf jeden Fall definitiv dafür sorgen, dass seine Batterien voll sind. Ach so. Yay. Mit vollen Batterien. Ja. Schön. Herrlich. Ja. Ja, ja. Ja, so Sachen halt, was man halt so macht. Ja, ich habe das jetzt halt nur auch per Zufall alles gesehen, weil ich mir so ein Probeabo bei diesem, wie heißt das, Satu, also nicht das mit den Schuhen, sondern das mit dem Fernsehschauen. Ach, da. Sato. Sato, ja, ich weiß nicht, es gibt, wie man es ausspricht. TV im Internet gucken. Ja, genau. Da habe ich, da gab es so ein 30 Tage gratis, mach doch mal, und dann hast du hier alle Sender mal im Zugriff. Und da habe ich mich jetzt damit mal vergnügt und mal so ein bisschen durchgeklickt. Sehr entsetzt war ich teilweise über das, was sich da Werbung nennt mittlerweile. Das ist also, das ist teilweise schon, muss ich sagen, ist schon nah an der Grenze des Geschmacklosen, finde ich. Weiß ich nicht, bin ja jetzt nicht prüde oder so. Aber interessanterweise kommt immer morgens, also wenn ich dann hier Rechner anmache für Homeoffice und so, dann mache ich mal irgendwie Pro7 an, da läuft dann was weiß ich hier, das schrecklich nette Familie und so. Also Sachen, die man so von früher halt kennt, so, wo man nicht so richtig hinschauen muss. Und dann schaust du nicht und ich tippe so vor mich hin und dann auf einmal sagt irgend so eine Stimme, na Mädels, ein bisschen trocken da unten. Ich denke, was? Bitte? ich sag, was? Ja, dann war da halt irgendwie Werbung für Gleitmittel. Morgens um 7.30 Uhr, ja. Jetzt habe ich überlegt, was denkt denn ProSieben, wer um die Uhrzeit da Fernsehen schaut? Ja. Und, das ist ja unglaublich. Ja, aber die kommt regelmäßig. Ich habe jetzt immer schon, ich habe es aber noch nicht geschafft, ich habe jetzt das Zoom H2N immer daneben stehen und, und irgendwann wird es mir gelingen, rechtzeitig diesen Aufnahmeknopf zu drücken. Ich habe diesen ganzen Scheiß abgeschafft. Ich mache das auch nur jetzt, weil ich ja Formel 1 schauen muss jetzt, nachdem was mich ich am meisten Haus ärgert, der 4000 Kalorien war. Ja, bitte. Du hast ja jetzt einen Gratis-Account, das geht ja noch, ne? Ja, ja. Aber dann bezahlst du irgendwann Knete und musst trotzdem diese Werbung gucken. Ja. Also ich sag mal so, bei Software kenne ich das so, wenn ich dann Knete bezahlt habe, dann werde ich auch nicht mehr mit Werbung belästigt, dann kriege ich nur noch Inhalte. Und das finde ich so ätzend an den privaten Fernsehsendern. Du zahlst Knete und musst trotzdem diese schreckliche Werbung gucken. Ja, ja, aber das ist ja auch, habe ich auch überlegt. Und dann habe ich anders. Unglaublich, ja. Habe ich andererseits, aber wie willst du es sonst mit dem Sendeplan hinkriegen? Ja, das ist ja nicht mein Problem. Aber jetzt nur mal gedanklich mal mitgehen. Dann müsstest du ja für die Werbung gucken müssen. Ja. Die 5 Minuten, was machst du denn mit denen, die Werbung nicht schauen müssen, weil sie bezahlen? Was machst du in den 5 Minuten? Bei denen läuft das halt durch, dafür kriegen die einen Film mehr am Tag. Ach so. Ja. Ganz einfach. Aber ich habe bei mir auf dem Apple TV zum Beispiel, ich habe jetzt Apple TV 4, so ein neues Ding und da war Join, kennt ihr das? Join drauf installiert. Da kann man ja, hab ich von gehört. Ja. Aber das ist, da habe ich nichts für bezahlt und kann Fernsehen gucken. Vielleicht nicht alle Sender, das weiß ich nicht. Ich gucke das ja selten, ne? Fernsehen ist sowieso. Join, ja. Auf Join. Genau. Das war wirklich, also das machen von der Oberfläche her uns so gut fallen, weiß ich nicht. Die machen auch Werbung auf ProSieben mit Join für ihre, die haben ganz tolle Formate. Cora Schumachers House of Love. Hä? Ja, ich denke, wenn der Michael Schumacher irgendwann mal wieder aus dem Koma erwacht, der wird sich auch wundern, wird seine. Der will seine wieder rein. Ja, genau, der sagt auch, was? Meine Schwägerin, nee, danke. Das friert mich wieder ein. Ja, Ferrari fährt hinten in der Formel 1 und seine Schwägerin macht so eine komische. Hat sie da 12 Jungs sitzen und den irgendwie darf sie sich einen aussuchen oder so. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall recht reizüberflutend im Großen und Ganzen, muss ich sagen. Ich bin froh, wenn der Probemonat vorbei ist. Ach so, ich könnte es auch so ausmachen. Naja, ist ja für Umme, das wird gemacht. Da muss man, das ist wie beim kalten Buffet, ne? Kostet nichts, muss alles gegessen werden. Da muss ob rein. Nachher wieder erbricht, ist ja egal. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass der wird nicht reichen, der Probemonat für die. Wie kann man denn sonst RTL schauen eigentlich, wenn man jetzt nicht so ein. Wir haben ja jetzt drüber gesprochen, auch dieses DTBV, wie heißt das? DVBT. Da ist ja auch kein RTL, da musst du auch zahlen, wenn du das dann sehen willst, zumindest oder? Nicht hier in der ländlichen Gegend. Hier hast du nur öffentlich-rechtlich und der Rest ist dann über Freenet-TV dann käuflich zu erwerben. Das musst du dir so auf freiboxen. Ja. Ne? Ich hab da auch was nicht. Ja. Freenet-TV musst du bezahlen. Ne? Das ist schon wieder absurd eigentlich, ne? Ja, und wie das jetzt im Internet ist mit dem Livestreamen von RTL-Programm, keine Ahnung. RTL Now habe ich mal irgendwie gehört, ob das die Mediathek ist oder ob das auch Livestream ist. Also ich weiß nicht, ich habe mich da so ewig nicht mit beschäftigt. Ich habe den Fernseher selten mal für mich in Gebrauch. Und wenn, dann läuft da irgendwas auf Netflix oder ich gucke mit den Kindern eine DVD oder wir gucken irgendwas auf YouTube. Auf der YouTube. Ja, das haben wir hier auch. Ja. Eigentlich ist der Fernseher gar kein Fernseher, sondern ein zweiter PC-Monitor, wenn du so willst. Ein Wiedergabegerät. Ein sowas, genau. Naja, gut. Also wer da Ideen hat, wie man irgendwie ohne sowas Formel 1 schauen könnte, da wäre ich offen für. Das zu wissen. So, aber gut, naja. Ist da nicht so eine Website, Formel 1 TV oder so? Keine Ahnung. Ich jetzt nicht. Also wer das weiß, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse. rasenmäheraufsichtsbehörde@gmail.com. Oder? mürbeteich@aol.de. Nee. Jetzt muss ich die ganzen Adressen freischalten. Blöd gelaufen. Naja. Ja. Ihr könnt es auch im Brief schreiben. Postlagernd. Postlagernd. Irgendwo in München. Ja, wieso denn in München? Moment mal. Das Hauptquartier ist woanders. Ja, das geht ja hier direkt ans, in die Zentrale. In die Zentrale. Zentrale. Zentrale an Wagen 44. Wir haben einen Notfall. Oh. Sehr schön. Ja, genau. Der Waffelteich. Ich muss mal ganz kurz zum Kühlschrank. Der Waffelteich ist aus. Meter. Ja, okay. Tu dir nicht weh. Mach langsam. Wir brauchen dich langsam, noch, weil wir wollen dich ja noch ausquetschen. Ja, nicht, dass jetzt was passiert unterwegs. Man weiß das ja nicht. Und du musst ja auch wissen, wer das Waffeleisen gleich kriegt. Genau. Weil das dürfen wir nicht vergessen auszulosen. Das machen wir heute. Ich warte ja immer noch auf den Backhaus-Cast, wo wir vergessen, das Waffeleisen auszulosen. Ja, dann schicken wir es irgendwem. Du jetzt. Ja, dann suchen wir das aus. Wer das kriegt und wer nicht. Ja. Nee, muss man aufpassen. Du weißt ja, die meisten Haushalte passieren ja durch Unfälle. Nee, die meisten Unfälle passieren durch. Ja. Ja. Ist aber wieder ein Schelm heute. Ja. Ein Clown gefrühstückt heute. Also etwas komisch. Schminke komisch. Schmeckt immer so doof bei denen. Schmeckt ein bisschen komisch. Ja. Ja, die Losfee war ja mächtig am Wirken. Ja, okay. Weil es haben sich sage und schreibe 16 Individuen um das Wanderwaffeleisen beworben. 16? Wie viel ist das in Euro? Das heißt eigentlich, warte mal, teile ich 2,47. Das sind ja 32 in Schilling, oder? Nee, ja. Genau. Und in Schweizer Franken, genau. Ja. Eigentlich haben sich 15 beworben, weil der Ralf braucht sich ja nicht bewerben, da der als Stifter des Waffeleisens das dauerlos inne hält, also hat. Richtig. Das ist gar nicht so einfach mit den Worten heute. Die Ralfsche Wanderwaffeleisenstiftung e.V. Genau. Ja, genau. Ein Traum in Rosa. Genau. Kohagi. Ja, soll ich mal vorlesen, wer alles dabei ist diesmal? Ja, geht's schon los damit? Können wir jetzt mal so. Das ist schön. Ja, dann mache ich das. Also, wie sollte es anders sein? Auf der Startnummer 1. Nein, wir machen mit CH. Das machen wir jetzt. Also, der Ralf natürlich ist dabei. Dann haben wir den Chris, den Rumtreiber. Ja. Den TJ, der ist dabei, der Grillzombie hat sich beworben. Gerard ist dabei, der Daniel, vielen Dank für den Mürbeteig. Christian, die Steffi, Uwe, die Uli und der Hans, der Andi heißt. Diesmal haben wir dich dabei, mein Lieber, wir haben dich letztes Mal vergessen, müssen wir ganz ehrlich so zugeben. Ist irgendwie dadurch geflutscht, passiert. Der Arne ist dabei. Dann gewonnen. Ja, der Arne ist dabei, der Palk, der Kai, der Raiden und der Ruhrpott Nerdcast hat sich gestern noch beworben. Ich glaube, namentlich heißt er Thomas. Wenn ich das ist jetzt nicht hieb- und stichfest, aber ich meine, das irgendwo auf der Homepage diesen Namen gefunden zu haben. Also, ja, das hilft ja nichts. Man muss ja immer hinterherlaufen. Daneben bei ein kleiner Hinweis an den Ruhrpott Nerdcast. Es hat sich herausgestellt, es macht durchaus Sinn, es ergibt Sinn, die Feed-Adresse auch in die Twitter-Bio mit reinzuschreiben. Das erleichtert das Suchen. Ja, so, das war jetzt die Durchsage zum Thema Podcast-Tools, eine Dienstleistung Ihrer Podcast-Community, der PodWG. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, dann reden wir über den richtigen Gebrauch von Mikrofonen ohne Kabel. Ja, also das werden jetzt also die sich hier beworben haben. 16 Stück an der Zahl und ich, das ist so der schönste Moment eigentlich in diesem Podcast. Ich erfahre gerade im Chat, dass einer sich gar nicht beworben hat, sondern seine Bewerbung zurückgezogen hat. Oh, wer? Ah, ja, das der Kai. Jetzt muss ich mal nur gucken. Ja, wenn Kai jetzt gezogen wird, dann schnippst du das los in den Ausguss und dann nehmen wir den nächsten, der kommt. Oder Kai, wie machen wir das? Wenn ich dich ziehe, dann nehmen wir kommst den. Kommst du trotzdem, bringst ein paar Leerkassetten mit. Ja, dann nimmst du den nächsten. Okay. Oh, ja, ich habe jetzt gedacht, das wäre ein. Jetzt. Ich habe das auf Twitter gelesen, aber ich dachte, das hat es für einen Scherz gehalten. Ich auch, eigentlich. Gut. Gut. Ja, nun. Weil die Bewerbung war ja insofern rechtskonform, da ja ein Heiratsantrag schon vorausgegangen ist. Sowieso, genau. Das ist ja quasi Familie. Das muss ich dann jetzt der Losfehl erklären nachher. Ja. Ne? Oh, das gibt wieder Tränen. Ja, wir werden das mit dem Bewerbungsverfahren noch nachschärfen. Wir sind da in Verhandlungen mit einer Rechtsanwaltskanzlei hier in München. Die haben auch damals die RAF-Jungs vertreten. Ich denke, die kriegen das hin, da ein hieb- und stichfestes Prozedere. Hieb- und stichfest. ja, Entschuldigung. Ich wollte erst bombensicher sagen, aber ich dachte, das wäre zu auffällig. Egal. Also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sind wir da dran, dass wir da auf jeden Fall hier diese ganze rote Bewerberfraktion ein bisschen zusammenhalten. Ja. Aber unterm Strich sie das doch dann jetzt auch. Beim letzten war einer zu wenig, diesmal einer zu viel, ist doch wieder alles gut. Ach jetzt. So, ja. Naja, in Summe. Es also, gleicht sich alles aus. Alles okay. Das macht doch nichts. Das gleicht sich alles aus. Ja. Ja, genau. Sehr schön. Also so, dann, wie gesagt, ich lehne mich jetzt zurück und harre der Dinge, die da kommen. Also, ursprünglich hatten wir 16 Teilnehmer. Was geht mir das gut? Losverfahren? Ja, lehn du dich ruhig zurück, während wir hier noch ein bisschen arbeiten. Ja, ne? Macht's mal. Come on now. So, ne? Genau, und die Quersumme von 16 ist 7, also war das siebte Los, das gezogen wird, das Gewinnerlos, so war der Plan und weil der Plan so war, ziehen wir den jetzt auch gnadenlos so durch. Yes! Und dann gucken wir mal erst, wer da gezogen wird. Jetzt ist es nur so, bevor ich hier irgendwas loslegen kann. Das ist so schön. Brauche ich ja noch den Kameraauszubildenden. Ja. Mal sehen, ob er denn erreichbar? Sein Telegramm anhat. Mhm. Ah, jetzt kommt das Live der Woche. Gab es mal einen Podcast, da gab es immer ein Live der Woche. Live der Woche. Ja, das fand ich gut. Ich erinnere mich auch mit Freude. Ja, das fand ich gut. Mehr. Ja. Der ist jetzt weder live noch Woche im Moment. Aber es kann ja werden. Der hat jetzt Fieber. Ja, ist ganz gelb im Gesicht, die arme Wurst. Gelbwurstfieber sozusagen. Ja. So, es klopft zärtlich an der Tür. Wunderbar. Nachdem die Tür erfolgreich eingetreten wurde, betritt auch der Kameraauszubildende das Zimmer. Achso, jetzt muss ich hier das Aufnahmegerät an den Start bringen. Liebe Grüße. Liebe Grüße vom Bobson Bob. Liebe Grüße zurück. Danke. Danke, sagt er. Gut, also Los Nummer 7 ist das Gewinnerlos. Ja, gucke mal, das sind 16, na eigentlich 15 Bewerber, aber so, ist halt so. Es ist gemixt worden und ich ziehe das erste, ich ziehe noch nicht das erste, jetzt darf ich das, der Kamera auszubilden hat die Verlosung freigegeben. Ah. Ja, so, der erste Nicht-Gewinner ist der Kai. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Ich hatte es auch in die Kamera. Dann hat sich das jetzt geklärt. Jetzt könnte man ja sagen, der ist ja vom Verfahren ausgeschlossen, ich muss den jetzt weglegen, aber nee, das lassen wir jetzt mal alles so. Das lassen wir jetzt so. Sonst reicht die Losfee nach, zieht die ihren Heiratsantrag zurück und dann werde ich die nie los, die Fee. Und der zweite Nichtgewinner ist der. Don't get me started, man. Don't get me started. Ja, es ist schon passiert. Ist der Gérard. Oh. Jetzt habe ich so hier meine 5 Minuten. Das ist so eine Sache. Du machst das schon. Der dritte Nichtgewinner. Ich habe mir bisher noch nicht in die Finger gepiekt und wenn, würde ich es auch nicht wirklich merken. Oh. Der dritte Nichtgewinner ist der Ruhrpott Nerdcast. Das, ich sag mal so, das wäre auch echt ein Ding, wenn man sich zum ersten Mal bewirbt und direkt hier gewinnt. Andere bewerben sich hier seit Jahren. Seit Jahrzehnten. Ach nee, so lang ist ja. Ja, so sind wir noch nicht ganz. Ja. Der vierte Nichtgewinner ist, das ist zum Beispiel einer, so ein Kandidat, aber der war ja auch schon mal hier, der Arne. Der ist zum Beispiel so ein leuchtendes Vorbild, wie man es macht. Einfach immer wieder bewerben und irgendwann klappt das schon. Jawohl. Der fünfte Nichtgewinner, 1, 2, 3, 4, 5, ist, oh, der ist aber klein zusammengerollt. Mensch, los, Fee. Da müssen wir aber nochmal sprechen. Oh. Der fünfte Nichtgewinner ist der Traveling Jack. Schöne Grüße in den Westkreis. Jetzt haben wir Nichtgewinner Nummer 6. Jetzt will das hier nicht rauskommen. Nichtgewinner 1, 2, 3, 4, 5. Nichtgewinner Nummer 6. Danach zählt es dann. Nichtgewinner Nummer 6 ist der Grillzombie. Und jetzt wird das siebente losgezogen, die Zahl der Vollkommenheit. Und wir sind gespannt, wie ein Flitzebogen. Dazu müssten wir den Oboman nochmal fragen, wie das genau sich verhält. Wer jetzt hier der Gewinner ist. Der Gewinner dieses Waffeleisens ist der Oboman. Echt? Ist ja, unglaublich. Ja. Ja, Glückwunsch. Das wird ja. Toll. Toll. Das ist ja klasse. Das ist toll. Das ist toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ja so, wenn ich das richtig erinnere, er hat das schon mal gewonnen, das Wanderwaffeleisen. Ja. Konnte es aber nicht verwenden, da es in einem Zustand war, dass er damit zu dir reisen musste und das mal erst grundsätzlich. Oh ja, das stimmt. Ja, auch das war ein großartiger Abend. Das war noch die First Edition. Ja, lieben Dank ans Kamerakind derweil, Kamera-Auszubildende. Yay! Kind bleibst du dein Leben lang, da kommt man nicht drum rum, geht mir auch noch so. Ja. Sobald ich nach Hause komme, bin ich wieder. Ja, geht schneller als man denkt. Der Frankie. Ja, super. Dann begrüßen wir den Christian im Oktober. Und im Oktober werden wir wieder zusammen am Küchentisch sitzen. Das ist natürlich dann hervorragend. Das ist großartig. Das ist großartig. Ich muss mal eben schauen. Das wäre der Sonntag, der 4. Oktober wäre das. Sonntag, der 4. Oktober. Ist da nicht Feiertag? Aber das ist egal, ist am Sonntag. Am 3. ist das. Ach, am 3. ist. Oh, da muss man aufpassen. Dann kann man samstags nicht einkaufen. Das ist, muss man vorsichtig sein. Sehr cool. Lass mich mal eben nochmal rechnen. 1, 2, 3, 4 Wochen. Ach, das ist ja cool. Ich glaube, das wird was. Ja, ich denke auch. Ja. Na, ja, gut. Ja, gut. Ne, ja. Wird schon. Wird schon. Kriegen wir schon. Wunderbar. Ich freue mich. Ja, ich auch. Sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich hier noch jede Menge andere Nicht-Gewinner. Die lassen wir jetzt mal unvorgelesen. Ja, ich denke auch, dass wir... Zieht das sonst so ein bisschen in die Länge. Wir haben ja noch Themen. Wir können ja notfalls im Nachgang noch die restlichen Namen vorlesen. Aber wir haben es ja vorher schon vorgelesen eigentlich. Jetzt ist eigentlich ist das ja auch durch. Ist dann auch durch. Jetzt. Bewerbung ist raus, schreibt der Kai. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann kann ich ja hier die schon alle direkt löschen. Das ist definitiv flott angenommen. Ja. Prima. Das ist prima. Der Ralf behält das dauerlos und dann machen wir direkt an Platz Nummer 2. Schreiben wir gleich. Kai. Jawohl. Und dann ist das auch schon abgespeichert. Sehr gut. So. Stand ist 7.9. So. Und wo ist sein Los? Da kann ich ja schon direkt wieder da rein tun. Braucht die Losfee gar nicht mal hier so. Da kann die von mir aus noch eine Woche Urlaub machen in der Pfalz. So, fertig. Sehr gut. So. Sehr gut. Okay. Ein Los ist schon im Topf. Wunderbar. Ein Los ist im Topf. Ja. So, ja. Ach. Muss man immer durchatmen erstmal anschließend. Ja, das ist gar nicht so einfach zu spielen hier auf dem Schreibtisch. Ja, ich bewundere das, wie du das da hinkriegst. Auf dem kleinen Mini-Schlagzeug. Ist ja nicht viel Platz auf so einem Tisch. Nö, das wohl nicht. Aber man geht trotzdem was. Ja, guter Versuch. Dann kannst du ja mal probieren. Ja. Können wir auch noch ein anderes Instrument zur Rate ziehen sonst. Ja. Oh, du hast eine ganze Band da in deinem Aufnahmezimmer, sag mal. Die fressen mir einen Kühlschrank leer und saufen mein Bier weg. Wie bei Harald Schmidt. Fast zu Hause. Was? Ja. Sehr schön. Gut. Dann kommen wir zum nächsten fragwürdigen Highlight. Das große Backhauscast ausquetschen. Yay. Ja, jetzt brauchst du nicht jammern. Du hast dich entschieden. Ich will doch ein Quiz. können wir nicht Stadt, Land, Fluss spielen? Nee, ich stehe zu meinem Wort. Ja, das ist gut. Haben wir denn Fragen? Ich kann ja laufen. Was? Ich kann ja laufen. Schreiend den Podcast verlassen. Er war nie wieder gesehen. Jetzt ist er vom Raucherbalkon gesprungen. Hat sich auf dem Klo eingeschlossen. Jo. Das ist prima. Jetzt schaue ich gerade mal hier in unseren 34 Seiten umfassenden Fragekatalog. Genau. Ja, wir werden, also ja, wenn es gut geht, sind wir vor Mitternacht durch. Ja, sonst müssen wir schauen. Ich mach's kurz. Ich lege mal noch ein zweites Band ein. So ja, vielleicht. Vorsicht, schon mal eins auf daneben legen, vielleicht schon mal vorsichtshalber. Das wäre, ich schau mal eben, wie viel Platz noch auf der Festplatte ist. Ach, nicht das nachher, dass wir nachher aus Versehen das Internet löschen. Das Internet. Dann fragen wir den Bobson Bob doch mal. Wie heißt denn du? Die Frage mag jetzt für viele erstmal komisch sein, aber wir hatten auch schon Gäste, die sich sehr schwer getan haben damit. Das stimmt. Ihren eigenen Namen. Weil die ihren Namen nicht erinnern konnten, sondern nicht so richtig preiszugeben. Das wahrscheinlich. Ja? Ich bin der Bob zum Bob. Der Jörg Beckmann. Ah, siehst du? Oh, da muss einer schwer durchatmen. Wir warteten noch auf irgendwelche Titel, oder? Nee. Titel habe ich, ich habe den Meistertitel, aber den sagt man ja nicht im Namen. So. Nee, das stimmt. Das ist nicht Doktor, Professor. Warum eigentlich Jörg, nicht? Jörg Beckmann. Meister Beckmann, wie der Meister, wie hieß der? Eder. Meister Eder. Meister Eder, ja. Genau. Ja, so kann man Meister Beckmann sagen. Meister Beckmann. Der Altgeselle sagt zu mir immer, Meister, ich sage Meister zu sagen. Das ist noch einer von der alten Schule, der hat noch in den 70ern gelernt. Ne? Da sagt man das einfach so. Ich finde das total doof. Irgendwie, aber. Ich kenne das aus der Bäckerei auch noch so. Da wurde der Chef mit Meister angesprochen. Ja. Wo wir gerade gefragt haben, wie du jetzt eigentlich heißt, hat der Hans, der Andy heißt, die Frage: Mich würde interessieren, warum der Jörg eigentlich Bobson Bob heißt. Soll ich's? Ich erkläre es. In der 5. Klasse kriegt alle Namensschildchen, weil wir Englischunterricht hatten, sollten wir englische Namen kriegen. Meine Lehrerin hat mich Bob genannt. Ja, und dann habe ich das natürlich in den Spielen verwendet, weil in den 80ern musste man bei den Spielen immer so ein drei Buchstaben hatte man für so ein Wort, so ein Nick. Und da habe ich halt Bob genommen, weil das halt einfach war. Da brauchte man noch einen Zunamen. Und da habe ich mich dann Bobson genannt, ne? Weil ich halt keine Ideen habe. Ja, und dann war das irgendwann vorbei, da brauchte man wieder einen Namen und Bobson war oft vergeben, da habe ich mich dann Bobson Bob genannt und das war's. Und da, wie lang kultivierst du das jetzt schon mit dem Bobson Bob? Bobson Bob, ich glaube 20 Jahre. Boah, Wahnsinn, ja. Ja. Total cool. Doch, würde ich sagen. Ja. 20 Jahre, das ist. Aber Bob jetzt schon seit dementsprechend, Moment, seit 80 bin ich der Bob. Seit 1900. 80. 80. Ja. Ist schon ein bisschen hin. Das ist so geil. Ich kann ja auch hier rumhupen. Die nächste Frage wäre: Wie alt bist du oder wärst du gerne? Naja, erstmal, wie alt bist du? Ja, ich bin 50, da mache ich ein Geheimnis. Das ist doch noch gut. Ja. Das ist auch das gewünschte Alter, oder? Ja, klar, warum nicht? Funktioniert noch alles. Ja. Sehr schön. So sage ich auch immer. Genau. Oben klar und unten trocken. Genau. Ja, oben genau. Licht und unten dicht. Oben Licht und unten dicht. Ja, das ist gut. So, dann fragen wir dich natürlich nach deinem Familienstand, aktuell und gewünscht. Ja, verheiratet. Glücklich verheiratet seit 2004. Sehr schön. Das heißt, das ist dann auch gleichsam der gewünschte Familienstand. Ja, genau. Ja, muss überlegen. Nicht immer so sein, glaube ich, ne? Ja, die Frage ist halt auch, falls wir mal einen Single hier haben sollte, da kann ja sein, dass spontan hier so eine Herzblattfolge entsteht. Deswegen haben wir das mal so mit aufgenommen. Ja, wieso nicht? Kann man ja machen, genau, klar. Ja. Wir üben das schon die ganze Zeit für. Das ist Ihr Herzblatt. Genau. Das ist gar nicht so einfach, das zu üben. Wir sparen für den Hubschrauber eigentlich. Bis jetzt sind das alles Fragen, die ich gut beantworten kann. Ja, kommen wir mal zur nächsten. Das aktuelle und das gewünschte Körpergewicht, bitte. Das aktuelle ist bei 94,5 oder 95 vielleicht heute nach dem Essen. Und das gewünschte wäre eigentlich wieder 85. Ich habe arg zugenommen die letzte Zeit. Das geht ja vielen so. Weil Corona-Plauze, ne? Ja, das ist so, ist wirklich so. Kein Sport gemacht und dann wird man träge. Das ist auch da wieder anzufangen, weißt du, dann zu sagen, komm, du fährst jetzt zum Training runter und so. Aber das, es geht jetzt wieder. Ich war diese Woche schon zweimal, ist nicht viel, aber ich habe auch viel gearbeitet. Das passt schon. Ich glaube, ich komme da wieder hin. Darf man denn wieder trainieren? Geht es? Ja, das geht jetzt wieder. Wie ist es? Mit Maske oder was? Oder? Nee, ohne Maske. Du hast halt am Eingang hast du erstmal was zum Hände desinfizieren. Und dann musst du halt immer ein Gerät Abstand halten, 1,50 Meter Abstand halten. Getränke, Tafel darfst du dann, also das ist so ein Automat, wo du so ein Pad hast, so ein Touchscreen. Mhm. Den darfst du nur mit der Karte touchen und hast du so Tücher, das sind mehr oder weniger, sehen die aus wie so Aufwischlappen. Den machst du richtig schön mit diesem Alkohol, betränkst du die und musst die Geräte vorher abputzen und so. Das ist schon ein bisschen mehr Aufwand, aber es geht wenigstens. Ja. Ne? Es ist schon okay, finde ich. Also, ist gut. Also, ja. Also in dem Sportstudio, wo ich mal war, war das tatsächlich so, dass du das Desinfizieren sowieso auch gemacht hast immer. Das war nichts Neues. Das haben wir auch gemacht, bei den Geräten, wo man halt viel schwitzt, sage ich mal. Ja, genau. Ne? Aber so die Hanteln und sowas, die hast du nicht immer abgewischt und solche Sachen. Und das macht man halt jetzt. Mhm. Das gehört einfach dazu. Ne? Mhm. Jo. Du warst in einem Sportstudio? Ich bin begeistert. Ja, das wusste ich nicht. Milon-Zirkel. Was ist da passiert? Milon-Zirkel habe ich da gemacht. Das war mal zwischendurch notwendig geworden. Ah, okay. Ja, und dann kam das mit dieser anderen Geschichte. Da wollte ich heute gar nicht drüber sprechen. Ja, müssen wir nicht. Wir wollen viel lieber wissen. Aber du bist ja auch nicht der gefragt, ne? Ja, genau. Es hat mich nur gerade, ich wollte nicht abschalten. Ich erzähle dir das, wenn du ich habe schon notiert. Wie es dazu kam. Ja, genau, das machen wir dann. Und wie das dann sich auswirkte. Auch ein Backstage-Thema letztendlich. Absolut. Ja, genau. Was wir aber wissen wollen, ist der Beruf, den du ausübst, der würde uns interessieren. Ja, ich bin Daniter Heizung Klima, Meister und selbstständig seit 2000. Ist das so dein Traumberuf gewesen eigentlich? Nee, ich nicht. Was war denn dein Traumberuf? Ach, da gibt es so viele schöne. Ach so, mehrere. Mhm. Rockstar zum Beispiel wäre geil gewesen oder Zuhälter oder irgendwie sowas. Okay. Nein, Quatsch, man, natürlich, nee, ist natürlich kein Traumberuf, aber man verdient sein Geld damit und es erfüllt mich auch und macht Spaß. Also ich habe einfach Spaß dran, wenn die Leute sich freuen, dass Sachen wieder in Ordnung kommen oder so. Ja. Und sicher wäre ich lieber Rockstar, Mann, oder? Das ist nämlich die Frage vom Oboman tatsächlich auch, der fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, und Sanitärbau zu lernen und auszuüben. War das ein Traumberuf oder Zufall? Vielleicht fängst du mal vorne an in der Frage. Ja, ich habe im letzten, also nach meiner 10. Klasse bin ich von der Hauptschule abgegangen seinerzeit und ich war immer eine faule Sau, ganz ehrlich. Da bin ich zur Berufsgrundschule gekommen und habe mir gedacht, ich will mal ein bisschen Kfz lernen. Mhm. Hab da Berufsgrundschuljahr gemacht, Kfz, und das machte mir überhaupt keinen Spaß. Und hab da auch wirklich nicht gut abschnitten. Hab da meine einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe, habe ich mal an so ein Kfz-Haus geschrieben und da bin ich abgelehnt worden. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist es nicht. Und dann bin ich gab damals mal beim Arbeitsamt wie hieß das denn noch? Da konntest du dir so Filmchen angucken über verschiedene Berufe und so. Und da dachte ich mir, Mensch, Klempnerei, also so dieses Löten und das machte mir einfach Spaß. Mhm. Und da bin ich hingegangen bei einer Firma und bin da einfach mal auf den Hof und habe mich da halt mündlich vorgestellt und hatte einen Job. Cool. Ja, und dann habe ich natürlich noch eine Bewerbung nachgereicht, aber da habe ich dann wirklich meine Ausbildung auch gemacht. Habe das aber mehr oder weniger aus der Not raus, muss ich sagen. Ich musste jetzt ja was Neues finden. Ich konnte ja nicht noch ein Jahr rumtrödeln, weißt du? Und dann habe ich das halt gemacht. Und Ja gut, jetzt. Ich habe den Beruf lieben gelernt. Und zwar offensichtlich so sehr, dass du gesagt hast, ich bleib nicht einfach nur Geselle und arbeite da bei wem anders, sondern ich mache noch den Meister. Wie kam denn diese Entscheidung? Ach, die kam irgendwann nach 7 oder 8 Jahren als Geselle, habe ich gedacht, auch irgendwie kann es das noch nicht gewesen sein. Du willst ja auch irgendwie noch ein bisschen was lernen. Mhm. Und ich war immer wissbegierig in allen Richtungen und dachte mir, ach, machst du deinen Beruf erstmal noch ein bisschen, machst mal einen Deckel drauf. Irgendwie musst du jetzt mal noch ein bisschen weiter, ne? Ja. Und dann habe ich halt den Meister gemacht. Also da war jetzt nicht direkt die Idee dahinter, ich mache mich selbstständig und deswegen den Meister? Nein, sondern, überhaupt nicht. Das kam hinterher. Ja. Ich war Klassenbester damals und habe also allerhand Angebote bekommen, die dann aber nach und nach sich dafür herausstellte, dass das nichts für mich war. Einmal konnte ich einen Jugendwerkhof, hätte ich machen können. Okay. Also so überbetriebliche Ausbildung. Mhm. Und das habe ich halt eben dann... Naja, nach kurzer Zeit, also es war nicht mal eine Woche, das hatte einfach keinen Sinn. Es war schon im Praktikum, war das schon Mist, ne? Diese kleinen Ratten, hätte ich jetzt bald gesagt, ne? Das ist einfach nicht meine Welt. Ich gehe natürlich gerne mit Menschen um, wenn ich das so zurückbekomme, aber das war einfach nicht meins. Es war nicht meins, das kann ich nicht. Da behalte ich nicht die Ruhe. Dann sollte ich in so einer größeren Armaturenfirma hier in der Nachbarschaft sollte ich, was heißt nähere Nachbarschaft, 40 Kilometer von hier, da sollte ich im Innendienst so Seminare geben zu den Armaturen und halt erklären, wie man die repariert und so, ne? Aber da hat sich herausgestellt, dass das doch mehr eine Verkaufsveranstaltung ist dann am Ende. Ja, toll. Und das wollte ich dann auch nicht. Ja, klar, erzählt man, wie die Armaturen funktionieren und wie man die repariert. Aber letzten Endes geht es dann darum zu zeigen, wie toll das ist. Die Besten von der Welt sind. Wie toll die sich reparieren lassen. So, ne? Ja. Und nee, das war es dann auch nicht. Ja, und dann habe ich mich hier nochmal bei einer Firma beworben in Detmold, also ein Ort weiter. Und da hätte ich erstmal für einen Gesellenlohn anfangen können. Und da habe ich gedacht, dafür hast du jetzt auch nicht. Die vielen 1.000 Euro und die viele Zeit hingesetzt. Und dann habe ich mich auf der grünen Wiese halt irgendwann selbstständig gemacht und mache das bis heute. Ja, cool, danke. War nicht so einfach. Am Anfang hatte ich halt Zettel verteilt. Ja. Bin wirklich morgens losgegangen, habe so ein Angebot gemacht wegen Gasgerätewartung irgendwie für 69 Euro oder 59 und Öl 69 Euro. Und mittags hatte ich dann so viel Arbeit zusammen, da habe ich dann meine 3 Wartungen gemacht, da war der Tag im Sack. Krass. Und dann guckte man dann so, ne, und dann hatte man noch an der Heizung, meistens waren das ja die Leute, die ihre Heizung nicht oft warten. Ja. Da hat man natürlich schnell was kaputt gehabt und so. Und so habe ich mir die ersten Kunden dann habe ich mir nach und nach alles aufgebaut. Also wirklich morgens erst paar Stunden Zettel verteilt, nachmittags konnte ich los und der Freitag war meistens oder Donnerstag dann hinterher war sowieso schon im Sack, weil ich da schon genug zu tun hatte und nach 2 Wochen musste ich schon Angestellten haben, weil wir die erste Heizung tauschen sollten. Ja, und so ging das dann, klar. Ist halt Handwerk. Das ging irgendwie so ein bisschen, hatte ich vielleicht auch Glück oder eine gute Zeit erwischt. Hat vielleicht doch goldenen Boden, Handwerk. Ja, das sowieso. Also da gehe ich nicht von weg. Ja. Das ist definitiv, ja. Ja, dazu passt ja die nächste Frage. Wo ist denn der goldene Boden für Handwerk? Weil dein Wohnort würde uns auch interessieren. Wo kommst du weg? Ja, ursprünglich aus Lemgo. Geboren bin ich in Bad Salzuflen, dann in Lemgo groß geworden und jetzt wohne ich im Kalletal. Im kleinen Örtchen Kalle, das ist eigentlich so die südlichste Spitze vom Kalletal. Nach Lemgo hin habe ich es von hier, das ist 1 Kilometer Luftlinie. Wir sind quasi, wir fühlen uns noch ein bisschen als Lemgoer, aber es gehört halt zum Kalletal und bin hier sehr glücklich. Haben hier ein Haus gekauft, also das ist jetzt schon viel zu viel. Und vielleicht dann gleich noch Fragen, hast du schon alles beantwortet, ja. So. Alles gut, alles gut. Ja, also das ist ja wirklich auch traumhaft, wo du da wohnst, ne? Umgeben von Wiesen und Wäldern. Und ja, das ist echt schön. Wir durften ja schon mal bei dir zu Gast sein auf dem Sommerfest. Und leider viel zu kurz. Da müssen wir auch noch mal irgendwie uns treffen bei dir. Hier gehst du weg, das sind keine 100 Meter, da bist du hier im Wald und kannst laufen und nur Natur und es ist richtig schön. Also ich liebe das. Apropos Laufen, der Hans, der Andy heißt, fragt, Wie bist du zum Barfußlaufen gekommen? Da war die Leni schuld ursprünglich. Die Leni von dem, die Geocaching, wie heißt denn der Podcast jetzt? Das wisst ihr doch bestimmt, ne, oder? Nee, ich weiß das leider nicht. Ich bin ganz schlecht in Geocaching-Podcasts. Ach Mensch, Hilfe, ja, es tut mir jetzt echt leid. Ja, ich weiß es tatsächlich im Moment auch nicht. Aber du weißt, ihr wisst, wen ich meine. Ja, ich weiß, wen du meinst, ja. Die hat irgendwann mal erzählt, weil ich Probleme mit den Knien hatte, da sind wir irgendwie mal in Spiel gekommen. Ah, die Elli weiß es, Enzyklia, genau. Enzyklia-Podcast, oh, danke, ja, Elli. Genau, sehr gut. Ja, da haben wir uns einfach mal gesprochen und hat sie was von Barfußschuhen erzählt, diese Five Fingers und dass das wohl bei Knieproblemen ganz gut sein soll. Wir haben über den Sport gesprochen und ich meine, ich hätte auch erwähnt, dass ich Knieprobleme habe. Ja, und dann habe ich mir diese Schuhe mal bestellt, war da sehr zufrieden mit und irgendwann habe ich mir gedacht, wofür Barfußschuhe, ne? Ziehst du einfach aus und habe gemerkt, ach, das ist ja noch viel geiler, ne? Und seitdem laufe ich, wenn es eben ist, barfuß. Einzige, was mich davon abhält, nicht barfuß zu laufen, ist eigentlich das Wetter. Wenn es zu kalt ist, ich friere mich nicht, ich mag keine kalten Füße. Heute Morgen bin ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Sport gefahren. Das war etwas, ich glaube, um die 10 Grad und dann habe ich auch Schuhe angezogen. Ich meine, das soll's, ne? Klar. Nur so, wenn es eben geht und mir macht das so viel Spaß, dann ist so. Die Leni war schuld. Die Leni war schuld. und die Knieprobleme, die du quitt werden wolltest. Ja, die bin ich noch nicht quitt. Ja. Dein Lieblingsessen, such dir eins aus. Was darf ich dir kochen? Oh, Lieblingsessen. Uiuiuiui. Schmorbraten hörte sich jetzt an. Ach, ich weiß auch nicht. Das haben wir noch gar nicht besprochen, warum wir jetzt da deswegen lachen. Also ich mag schon eine Pizza essen zum Beispiel. Pizza liebe ich. Mhm. Was noch? Ich meine, ich finde es auch immer schön hier zum Beispiel, wenn ich so einen großen mache hier mit Chili Sin Carne, mag ich auch sehr gerne. Mhm. Sowas halt vielleicht. Und Grillen mag auch. Ach, es gibt so vieles. Sagen wir Pizza. Am liebsten Pizza. Pizza. Kann ich? Mache ich. beim nächsten Mal. Ich könnte nur Bratkartoffeln. Ja, auch gut. Dann machst du einfach einen Hefeteig drunter und dann ist das eine tolle Pizza. Bratkartoffelpizza. Wieso nicht? Das könnte gehen, du. Pommespizza. Ja. Pizza Patatine Frité gibt es tatsächlich in Italien auf dem Campingplatz. Ich würde diese Pizza wirklich mal probieren, aber vielleicht, wenn du die Kartoffeln drauf machst, nicht mit so einer Tomatensauce, sondern mit Creme Fraiche oder sowas. Ah, wie so ein Elsässer Flammkuchen. Ja, sowas in dieser Art. Ja. Die gibt es auch vegan übrigens. Hilfe, jetzt läuft mir Schwand. Siehst du mal? Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Herzlich willkommen in der Unterzuckerung. Ja, wir haben gar keine Knabbersachen auf dem Tisch gestellt heute. Das ist, schlecht. Ja, das ist, wenn wir nicht bei uns in der Küche sind. Ja, das ist auch wieder richtig. Naja. Du hast Tiere, das weiß ich. Zwei Hunde. Sind das deine Lieblingstiere oder hättest du lieber was anderes gehabt? Ach, nee, eigentlich nicht. Hunde sind so die treuesten Tiere, glaube ich. Also mir, das sind Freunde einfach. Gute Freunde, die warten auf einen und freuen sich, wenn man kommt. Nee, also eigentlich kann ich mir nichts anderes vorstellen. So Katzen sind immer so ein bisschen von der Seite ab, die ein bisschen, für sich, da habe ich nicht so eine enge Bindung wie zu den Hunden. Also das ist wirklich schon was Besonderes, ja. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Auch Katzen haben nicht so eine enge Bindung zu ihren Leutchen wie Hunde. Das ist bei Katzen fragst du dich, da fragst du dich immer, wer bei wem wohnt eigentlich. Ja, genau. Wenn der Hund Futter kriegt, ne, dann guckt er sein Herrchen an und sagt, ach, der Mensch füttert mich, es muss ein Gott sein. Während die Katze sagt, ha, der Mensch füttert mich, ich muss ein Gott sein. Ja, ja, genau. Ah, das ist ja, schön. Ja. Du bist ja auch in Sachen, man kann ja keine Witze in Podcasts erzählen, du bist ja auch in Sachen Musik unterwegs. Hast du auch eine Lieblingsband? So Westernhagen finde ich sehr gut. Mhm. Den höre ich wirklich gerne. Westernhagen, ja. Von den neuen wüsste ich jetzt gar nicht. Mhm. Also Lieblingsband würde ich sagen, Westernhagen, wenn es so um die deutsche Richtung, und sonst stehe ich voll auf AC/DC, mhm, oder Pink Floyd finde ich geil, mhm, so diese Sachen. Ja. Cool, und du machst ja auch... Ich höre aber auch die härteren hier, die alten von Udo Dirkschneider, Erkappt, finde ich geil. Mhm. So, ja, also eigentlich alles muss nur gut sein. Ja, ich höre auch mal Rock'n'Roll und die habe ich mal Elvis angehabt. Also es ist wirklich völlig bunt. Es ist aber auch, glaube ich, so, du bist ja auch selbst Musiker, ne? Du spielst Schlagzeug und Gitarre. Habe ich noch was? Ich habe jetzt mal so eine Tröte noch in der Schnute und ich mache auch mal einen Basslauf, aber eigentlich ist das schon das Richtige. Ja. Gitarre und Schlagzeug, ja. Genau, und du spielst selber in einer Band oder in mehreren eigentlich? In zwei Bands, ja. Jetzt ist es nämlich so, die Elli hat die Frage, und da weiß ich gar nicht, welche Band sie jetzt meint. Wie kam es dazu, dass du und deine Band Bernd Wollersheim samt Gattin getroffen habt? Wie hast du sie erlebt, quasi so hinter den Kulissen? Das ist Frage von Elli. Ach, ganz cool, das sind liebe die beiden. Wie kam das dazu? Wir hatten, also erstmal der Bert Wollersheim, das ist ein Freund von dem Norbert, unserem Bandleader, sage ich mal, unserem Frontmann. Und da haben wir einen Song gemacht, der heißt Baby, ich hab deinen Bauch gesehen. Der Bauchsong. Und da passt das wohl echt gut, ne, mit der Ginger, haben wir uns gesagt, und mit dem Bert, und dann haben wir einfach gesagt, komm, habt ihr nicht Bock auf das, darauf irgendwie ein Musikvideo zu machen? Und die waren sofort vollaus begeistert und dann sind wir hingefahren und haben uns bei den Wollersheims mal so einen Tag schön ein paar Videos gedreht, zusammen gequatscht und ich habe die wirklich als sehr, sehr liebe Menschen kennengelernt, alle beide. Ne? Genau, Bert heißt er, ich habe Bernd gesagt, glaube ich. Bert. Tut mir leid, ja, genau. Mhm. Ja, und so hast du sie dann auch quasi hinter den Kulissen erlebt. Ja, klar, also ganz liebe Typen, wirklich, beide so lieb. Mhm. Ich hab auch zwei kleine Hunde, so Chihuahuas, ne? Kennt ihr die? So ganz kleine, ne? Und die hat hinten die haben einen Balkon hinten und da hat die Ginger, hat sich hinten aus so Europaletten, da kann man sich ja draußen so tolle Sofas bauen. Ja. Ne? Und die Ginger, die ist handwerklich auch recht begabt und hat sich da hinten ein Sofa gebaut und da haben wir uns dann hingefläzt und mit den Hunden draußen und so. Also es ist ganz, ganz klasse, ne? Und da hat sie so einen Wäscheständer haben wir genommen. Und haben den vor die Balkontür gestellt, dass die Hunde nicht ins Haus kamen. Also so ganz, ganz, ganz einfach. Das könnte wirklich, das könnte bei uns hier sein. Wirklich so ganz, ganz coole Leute. Ne? Mhm. Also wirklich richtig schön. Ja. Ja. Klasse. Danke. Ja, so kam das. Haben wir die Band durch. Der Song ist auch toll. Kann man den irgendwo hören? Habt ihr den irgendwo? Es ist das Album mit dem Song wird veröffentlicht, glaube ich, am 25. oder 28.09. Mhm. diesen Monat. Mhm. Im Moment ist es im Vorverkauf auf Amazon. Mhm. Ah ja. Gleich ein bisschen Werbung machen. Sicher, klar. Immer, gerne. Ob ich irgendwo noch einen Link habe. Genau, den tust du uns mal. Die kannst du mir dann mal schicken noch. Machen wir mit in die Shownotes rein. Ja, genau. Genau. Ja, cool. Dann haben wir das Thema Filme hier bei uns notiert. Bist du jemand, der ins Kino geht oder der Serien schaut oder irgendwo da Interesse hat? Nee, eigentlich nicht. Ich habe halt hier den Beamer und wir streamen schon mal, ne? Jetzt habe ich die Tage, gestern haben wir Doolittle geguckt, hier diesen ganz niedlich, aber so ins Kino gehe ich eigentlich nicht so gerne. Gerade im Moment nicht. Gibt es denn so einen Film, den du immer wieder sehen kannst und der dir da überhaupt nicht langweilig wird? Wo du sagst, da, den habe ich jetzt schon zum, was weiß ich, 10. Mal geguckt und ich würde ihn auch noch mal 10 Mal gucken. Ja, den habe ich jetzt schon 5 Mal geguckt, glaube ich. Hier von, ich komme immer auf den Titel nicht, Mensch. Beschreiben Sie in jetzt, 3 Worten die Handlung. Jetzt hast du mich aber wirklich erwischt, verdammt noch eins, ey. Worum geht es denn? Vielleicht können wir das ja. Jetzt fällt mir nicht mal mehr die ein. Wie hieß der denn noch hier von Aerosmith, Mensch, die Band denn? Da gab doch jetzt, das ist doch noch so alt, 2-3 Jahre alt, dieser Film hier mit. Jetzt ist das echt billig gerade. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von der Band und nicht auf den Namen von dem Film. Verdammt, vergiss es einfach. Aber den habe ich schon 5 Mal geguckt, auf jeden Fall. Ich finde ihn geil, wie der anfangs mit der Gitarre da ins Publikum haut. Das ist klasse. Warte mal. Ja, Mann, ey. Verdammt. Die Leute, die sagen jetzt, Mann, der Bob, der ist blöd. Naja, ich komm da gleich noch. Wir hatten dein Alter ja schon geklärt. Ja, deswegen. Ne? Oben Licht und unten Dicht, oder wie war das? Ne? Ja. Mit Gitarre ins Publikum haut. Ja, Mann, das ging um diese Rock in den 80ern hier. Mann. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Ich könnte jetzt googeln, aber mache ich nicht, das wäre jetzt unfair. Mötley Crüe oder irgendwas. Mötley Crüe, ja, genau. Mötley Crüe, aber wie heißt der Film? Ja, Crüe, weiß genau. Ich auch nicht. Aber das ist so autobiografisch, so ein bisschen das Ding. Genau, ne? Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie der Titel davon ist, aber den gab es, glaube ich, auf Netflix auch mal. Ja. Auf Netflix, genau. Ja. Irgendwas mit the rain, the rock. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Finden wir vielleicht noch raus im Verlauf des aber schön peinlich, ne? Montagmorgens oder so. Gar nicht sein. Ist aber auch die Aufregung, ehrlich gesagt, jetzt. Ja. Die Aufregung. Ja, schön. Du hast außer Musik noch jede Menge andere Hobbys, habe ich zumindest immer so den Eindruck. Und es variiert immer mal, welches Hobby gerade so ein bisschen im Vordergrund steht und welches andere in den Hintergrund rückt. Ich soll jetzt fragen, was dein Lieblingshobby ist. Ich habe schon fast so eine Ahnung, aber sag mal, wenn du jetzt dein Lieblingshobby benennst aus der ganzen Geschichte, alles, ja, also, was du da so natürlich, tust. Ist natürlich die Musik, ne? Ja. Aber das zweitliebste Hobby ist der Tech. Und die Drohnenfliegerei ist so nebenher, ne? Also die nutzen wir jetzt derweile sogar für unsere Videos und da kommt einem das auch so ganz, kommt einem schon zugute und wirklich, also das Teich und das liebste Hobby ist die Musik. Jetzt der Sven, ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher Sven, es gibt da so einige. Der Sven mit W ist das. Der Sven mit W, okay. Der hat nämlich eine Frage, die so in Richtung Hobbys geht. Oder eigentlich hat er, wenn ich lese hier 3 Fragezeichen. Ja. Ich lese das einfach mal der Reihe nach vor und entscheidest dich, wie du das dann abarbeitest. Er fragt, ist das Akku-Selberbauen-Projekt für die Photovoltaikanlage beendet oder gescheitert? Gestorben. Gescheitert? Nein, gescheitert, nicht gestorben. Gestorben? Okay. Aber erkläre ich auch gleich. Ja. Soll ich es eben erklären? Ja, genau. Machen wir mal also so. Also das ist genau. So eine Frimmel- und Frickelarbeit, dass ich das einfach nicht rechne. Ich kann hier Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien kaufen mit wesentlich höherer Kapazität. Die sind neu und ich habe nicht diese Frickelei, ganz einfach. Die Idee war ja irgendwie alte Laptop-Akkus. Habe ich gemacht. Checken und dann zu sortieren. Ja. Und Ja. Hab das angefangen, aber das ist eine Arbeit. Also da hast du schneller einen Pulli gestrickt als einen Akku gebaut. Jetzt habe ich aber jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Ich habe von einer Bekannten so einen kleinen Elektroroller geschenkt bekommen. Mhm. Und da ist der Akku hin. Und da kann ich die Dinger jetzt reinfrickeln. Sehr oder cool. Einen großen Teil davon. Das ist aber das Projekt an sich für Solar ist gestorben. Ja. Definitiv. Die zweite Frage, die er hat: Gibt es was Neues in Sachen Drohnen? Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt. Ich habe halt die Mavic Air 2 gekauft. Anfang des oder Mitte Mai. Keine Ahnung, weiß ich jetzt genau, aber das ist so die neueste Drohne, die ich habe. Das ist aber schon eine richtige Videodrohne, ne? Also da kann man schon richtig ruhige Aufnahmen mitmachen in 4K und hat auch schon so Verfolgung und sowas drauf. Also das ist schon ganz gut. Ja, die habe ich jetzt, das ist das Neueste. Und jetzt fragt er noch ein Hobby von dir an. Ist eine neue Podcast-Folge in Planung? Ja, wir nehmen doch gerade eine auf. Das war die richtige Antwort. Aber hat er schön, gefragt. Aber ihr werdet es nicht glauben. Ich bin immer wieder mal im Auto und habe das Mikrofon mit. Und dann wird man wieder irgendwie abgelenkt. Und ich möchte aufnehmen, aber wenn ich dann aufnehme, dann ist es meist schon wieder eine Woche her, bis ich es dann irgendwann zusammenstelle und mich hier oben hinsetze und das wirklich in. Das ist einfach Bequemlichkeit. Das hat überhaupt nichts mit keiner Lust zu tun. Ich kann hier stundenlang in mein Handy quatschen und dann lösche ich es einfach, weil ich zu faul bin, das zu veröffentlichen. Bin aber trotzdem glücklich, weil ich es losgequatscht habe irgendwie. Kennst du das? Ja, das kenne ich wohl. Ja, so ist das, ne? Schon Quatsch und freue mich dann, das von der Leber gequatscht zu haben. Ja. Ob ich das dann letztendlich veröffentliche oder nicht, das ist völlig Banane, weißt du so. So geht mir das, echt. Und das ist das Problem, ne? Ich müsste mich wirklich so hier hinsetzen am besten. Wenn jetzt irgendwer anders noch mit involviert ist, dann ist das was anderes, weil dann stehe ich ja in der Pflicht. Ja, das ist, macht so ein bisschen. Dann muss ich es ja machen. Ne? Ja. Aber so. Das ist einfach Bequemlichkeit. Ja. Ich muss einfach mal wieder, das ist wie mit dem Sport, ich muss einfach damit anfangen und dann mal wieder ein bisschen was machen. Das heißt, was dir fehlt, ist ein gescheites Backoffice. Nehme die Lust, einfach nur die Lust. Ich dann hier am Computer sitze, dann fummel ich irgendwas in der DAW rum. Dann mache ich wieder. Ja, okay. Wenn ich die DAW schon öffne, dann mache ich wieder irgendwas mit Musik. Ja. Dann, okay. Und dann geht das in eine andere Richtung los. Ja, eben. Nee, das ist, ich muss wirklich, ich gelobe mal wieder eine aufnehmen. Aber nehmt es nicht so wörtlich. Ich weiß nicht wann, ich werde aber auf jeden Fall, ich werde es machen. Pass mal auf, morgen vielleicht. Ja, wer weiß. Ja, immer dieses vielleicht dabei, ne? Ja. Kleine Nachricht aus dem Chat, der Film soll The Dirt heißen, damit wir das noch nachgeliefert haben. Genau, dankeschön. Das ist das Schöne, wenn man einen Chat hat. Vielen Dank an den Sven mit W auch an der Stelle. Der hört heute live zu auch. Ja, ist toll. Da, beim Bob geht was. Ja, ich weiß gar nicht, mit dem in Planung. Ich habe immer so den Eindruck, also wenn du was rausgehauen hast, dass das gar nicht so wirklich in Planung war, sondern dass diese Sachen so passiert sind. Und deswegen habe ich das auch total gern gehört immer. Ja. Und auch und du hast ja auch eine Zeit lang auch so, so Kurzvideos rausgehauen, was weiß ich, morgens am Kaffee trinken oder so. Ja. Und das war so einfach, weißt du, das war so schön, weil das so zwanglos war. Die sind einfach passiert und so wie es war, raus und authentisch, genau. Zack. Und das fand ich cool. Weil so, ich weiß auch nicht, ich meine, so ein bisschen wie hier im Backhauscast auch, wenn wir das hier alles planen würden, dann käme das nie was zustande. Von daher. Nee, Skripten ist auch, das wirkt dann nicht mehr natürlich, ne? Hast du gerade gesagt, wir hätten hier kein Konzept? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wir haben keinen Plan. Was jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ja. Kein Plan. Dafür macht ihr das ganz musikalisch, ohne zu schleimen. Das. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist schon so, dass es doch einige gibt, die sagen, ach, den Bob, den würden wir eigentlich gerne noch mal hören, wenn er, was weiß ich, im Auto unterwegs ist oder so. Ne? Jetzt, und ja, ja. Ohne dich da jetzt in Zugzwang setzen zu wollen, aber die Leute gibt es einfach. Ne? Ja, ach, ich muss mal gucken. Vielleicht kriegst du die Woche ja mal hin. Ich gucke mal. Aber es freut mich, das zu hören. Ja, ja, also ich fand die Frage auch toll, so in die Richtung, weil das genau das Interesse zeigt. Ja. Jo, guck mal, jetzt haben wir dich doch schon so ziemlich ausgequetscht. War schon. Und haben die Fragen hier komplett abgearbeitet alle. Ich brauchte nicht einmal Pflicht sagen. Gut, ne? Ja, das ist wirklich gut. Das, ja. Das ist, wenn man fair fragt. Da war ja überhaupt nichts Unanständiges, so nicht? Ja, wir sind ja auch ein anständiger Podcast. Auch wenn heute schon das Wort G-Punkt gefallen ist. Was? Was? Ja. Wichtig war, dass ihr mit den Antworten einigermaßen zufrieden seid. Also, das ist schon alles so, wie es ist. Aber ist auch nicht einfach, sage ich mal. Man hat ja nun den Beruf und der spannt mich schon relativ ein. Mhm. Ne? Und dann hat man dann die Musik. Wir haben jetzt mittlerweile dreimal die Woche ist Probe mit irgendwas. Ja, guck mal, das ist alles Zeit, ne? Die du da investierst. Ja, ne? Die investiert man jetzt. Mhm. Die eine Band ist natürlich so ein bisschen mehr semi-professionell. Da machst du natürlich dann auch mehr, da musst du mehr Zeit investieren. Mhm. Ist einfach so, dass wir zweimal die Woche proben. Mhm. Und das ist ja auch gut. Und dann, wenn du Zeit hast, dann musst du dich um die Internetseite kümmern und den Shop, du musst, was weiß ich nicht alles, ne? Hm. Telefoniert man rum mit irgendwie Leuten und ja, nimmt alles sehr viel Zeit in Anspruch. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich deswegen den Podcast nicht aufnehme, aber so als kleine Entschuldigung vielleicht wenigstens. Hm. Hm. Wobei ich ja gar nicht meine, dass du das entschuldigen müsstest. Das ist halt so, ne? Naja, genau. Eigentlich hast du recht. Ja. Es muss ja auch Spaß machen und man muss dabei der Sache sein, sonst ist das auch nichts. Genau. Das ist, das merke ich sofort, wenn jemand anfängt und podcastet, weil er mal wieder dran ist oder so. Ne? Hm. Oft hat man das bei diesen wöchentlichen Podcasts. Ne? Also ich habe ja auch in so Formaten immer mal mitgemacht und ich hatte einfach so manchmal auch das Gefühl, dass ich sagte, boah, ey, heute hast du aber irgendwie keine Lust. Dann gehst du aber hin und dann spielt sich das wieder ein, weil man denn einmal dabei ist und dann, ach geil, die Leute wieder und so. Ne? Wenn man mit mehreren ist, ne? Wenn man ja, mit mehreren ja, ja, ist auch. Genau. Wenn du aber alleine bist, dich dann aufzuraffen, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr und dann, ja, dann machst du es auch einfach nicht und gut, ne? Und deswegen ist so ein Personal-Podcast, wenn du den alleine machst, ist schwieriger, sich zu überwinden. Ist ja einfach so, ne? Ja. Ich überlege gerade, wie lang bist du da eigentlich schon dabei? Das ist auch schon mehrere Jahre. Das sind jetzt bald 9 Jahre. Ja. Siehste? Ja, guck mal. Also mit dem eigenen Podcast. Ja. War immer mal so ein bisschen, sag mal, Podcasten an sich so 10 Jahre. Mm. Ja, da muss man auch erstmal, sag ich mal, schaffen, ne? Ja, klar. Also der Personal Podcast jetzt seit 9 Jahren. Ich glaube, irgendwann im November sind es 9 Jahre. Ja, anfangs habe ich noch gesehen, jeden zweiten Tag muss eine Podcast-Folge raus. Ne? Da ich in den ersten 3 Monaten hatte ich irgendwie 100 Folgen rausgehauen. Ne? Da wäre ja heute in einem Jahr nicht dran zu denken. Also, ja. Ich seh das gerade hier in deinem Feed. 1. Dezember 2011, Folge 001, kurze Vorstellung. Und dann direkt 1. Dezember 2011, Folge 2, bald ist Wochenende. 4. Dezember, Folge 3. WordPress ist nicht ganz so einfach. Und dann geht es 6. Dezember, 8. Dezember, 10. Dezember, 12. Dezember. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, sag ich Wahnsinn. Jetzt so, wie ich sag, ne? Also erst und dann hinterher wurde das dann immer länger, die Intervalle. Mittlerweile sind es 2 Monate, 4 Monate. Folge 523, 3. Mai. Ja, ja, guck, das geht noch. Das ist doch noch kein halbes Jahr. Ist noch dieses Jahr, ne? Ja. Sehr schön. Na Naja, ich mach mal wieder was, die Bagge. Raff mich mal auf. Aber schön, dass er nachgefragt. Ja. Jo. So, was haben wir denn noch auf dem Programm? Nix mehr. Eigentlich soweit, so schön, so gut. Vielen Dank. Also Rasenmäheraufsichtsbehörde haben wir gesagt. Haben wir gesagt. Und Mürbeteig haben wir gesagt. Ja, das war schön. Und Rosenkohlkonfitüre ja. auch gesagt. Mit Sauce Hollandaise. Genau. Waffeleisen haben wir verlost. Ja, genau. Das geht an den Oboman. Irgendwo habe ich sogar die Adresse, aber ich bin nicht sicher. Ah, die kriegen wir raus. Ja. Genau. Einmal kurz WhatsApp, dann mache ich da einen Kleber drauf und dann geht das los. Tja. Das ist prima. Dann sind wir für die August-Folge, die im September aufgenommen wird, eigentlich durch soweit. Genau. Ja, das ist genau, 2 Monate mit einer Klappe gefliegt. Ja, das ist ein Traum. Und nebenbei auch einmal im Jahr ist regelmäßig. Ja, aber mehr mäßig, ne? Ich weiß es auch nicht. Ja, ich hatte das, wie gesagt, habe ein paar Folgen aufgenommen, nur nicht veröffentlicht, ne? Ach, das ist alles, wird alles nicht so heiß gegessen. Nö, denke ich auch. Ja, genau. Schön. Eine freiwillige Sache. Auf jeden Fall haben die Hörerinnen und Hörer zumindest jetzt mal in dem Backhauscast nochmal ein aktuelles Lebenszeichen von dir mit inklusive Ausquetschen. Und das ist, da brauchst du jetzt keine Eile haben. Ja, du, aber ich meine das wirklich ernst. Ich werde das mal angehen, die Frage. Also, ja, cool. Ja, das ist einfach. Ja, wir sind auf jeden Fall total froh, dass du hier bei uns zu Gast warst und auch für heute dir Zeit genommen hast. Du machst ja auch noch so verrückte Sachen wie durch die Gegend fahren und Leute tatsächlich besuchen. Das braucht ja auch alles Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das macht Spaß. Ja. Ne? Das ist richtig cool gewesen, also wirklich. Und dein Kühlschrank im Keller ist ja auch real, ne? Du gehst rein durch die Tür und bist gleich an der Quelle. Das ist ja, das bloß keine langen Wege. Das ist gerade bei Hitze nur... Nur schädlich. Sehr gut platziert, auch definitiv. Ja, wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank für diesen schönen Abend mit dir hier im Backhauscast. Ach, gerne. Und war noch schön. Und danke. Und wir sagen danke an 1, 2, 3, 4 Live-Hörer und die Grundig TK30 Bandmaschine, die mit hier Backhauscast-Channel waren. Klaus, dir herzlichen Dank für deine Mitarbeit hier heute. Ach so, ja. Ja, ich freue mich ja immer, wenn ich mitmachen darf. Das ist ja ja, Frank, dir alles Gute. Auf jeden Fall. Dann und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Genau. Machen wir den Machen wir Sack zu, ne? Podcast zu Ende für heute. Genau. Ja. Also. Alles klar, danke schön. Wolltest du jetzt runterzählen? Nein. Nein. Nein. Das haben andere gemacht. Das haben andere gemacht, genau. Wir das sagen machen zum, die auch nochmal, glaube ich. Wir sagen zum Abschied leise Servus. Bis denn. Servus.